Vielen Dank für diese schöne Scheiße. Vielen Dank für diesen schönen Scheiß. Vielen Dank für diese schöne Scheiße. Vielen Dank für diesen schönen Scheiß. Vielen Dank für meinen großen Hoden, lieber Gott, ich hab nen langen Schwanz. Vielen Dank für meine langen Haare. Vielen Dank, sie tummeln sich am Arsch. Vielen Dank für dieses schlechte Möbel. Vielen Dank für diesen schlechten Mob. Vielen Dank für diesen schönen Popel. Vielen Dank, er schmeckt mir wunderbar. Vielen Dank für meinen schnellen Stuhlgang. Vielen Dank für meinen Riesenarsch. Vielen Dank für diese schöne Scheiße. Vielen Dank für diesen schönen Scheiß. Vielen Dank für diese schöne Scheiße. Vielen Dank für diesen schönen Scheiß.